Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Der veruntreute Himmel nach dem Roman von Franz Werfel. Die Geschichte einer Magd. Erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen, aufräumen, einkaufen gehen, Mittagessen zubereiten, Geschirr waschen, Kaffee am Nachmittag, Abrechnung machen, Abendessen richten, Geschirr waschen, Küche säubern, schlafen gehen, erwachen, ankleiden, Morgenmesse. Wien, den 1. März 1910. Zeugnis. Fräulein Teta Linneck ist eine Kochkünstlerin ersten Ranges, die keinem Chef eines ersten Hotels nachsteht. Nach 7 Jahren der Treue, der Redlichkeit und des Fleißes. Ja, das sind ja wunderbare Zeugnisse, Fräulein Linneck. Wirklich hervorragend. Ja, die Zeugnisse sind gut. Ja, jede Stellenvermittlung freut sich, eine solche Perle anzubringen. Also, da hätten wir... Das wäre etwas für Sie, Fräulein Linneck. Herr Slabatnik, Sektionsrat im Unterrichtsministerium. Die Herrschaften führen ein großes Haus. Hier, ich gebe Ihnen gleich die Adresse. In Wien, wenn ich bittlich sein darf. Ja, ja, natürlich in Wien. Und im Sommer auf dem Lande. Der Herr Sektionsrat hat eine Villa auf dem Land. Eigene Gärtnerei. Abendessen richten, Geschirr waschen, Küche säubern, schlafen gehen, erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen. Und wenn ich in der Küche bin, dann habe ich keine Zeit für Gespräche. Nur hören Sie zu, Freund Teta. Ich bin nur der Gärtner hier. Aber ich habe einen Freund gehabt, der war bei der Anatomie bedienstet, in der Währinger Straße. Hunderte von Leichen, sage ich Ihnen, hat der Roma da seziert. Und er hat nirgends nicht ein Organ gefunden, wo hätte eine unsterbliche Seele drin sein können. Meiner Seele. Na, überhaupt eine gescheite Person wie Sie, Freund Teta, sollte andere Ansichten haben. Och, wer redet denn mit Ihnen über solche Sachen? Die Religion, Fräulein Linneck, ist das Opium der Völker. Opium bekommt man in der Apotheke. Das ist eine ganz gute Medizin manchmal. Ja, für mich ist das nur Aberglauben. Ich bin nicht viel in die Schule gegangen, aber ich habe mich selbst fortgebildet. Aber Sie sind auch nicht viel in die Schule gegangen, Fräulein Linneck. Und warum? Weil bei uns immer noch die Pfaffen regieren. Die wollen das Volk blöd halten. Darum reden sie von Hölle und Himmel. Ein junger Mensch wie Sie, der kann nicht mitreden. Der versteht nichts von solchen Sachen. Ich rede, was mir gefällt, aber Sie? Sie fürchten sich davor, von mir die Wahrheit zu hören. Jetzt stören Sie mich nicht länger bei der Arbeit. Ich hab zu tun. Ihr sollt keine Schätze anhäufen auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen. Und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Machet euch aber Säckel, die nicht veralten. Machet euch einen Schatz, der nicht abnimmt im Himmel, wo kein Dieb ihn erreicht und den keine Motten fressen. Was meinen die Evangelisten mit diesem Schatz im Himmel? Gemeint sind die Werke des Menschen, die Hilfe, die wir frommen Herzens unserem Nächsten gewähren, das Opfer, das wir für andere bringen. Sie sind der unvergängliche Schatz im Himmel, der uns dereinst der Seligkeit näher bringen wird. Lasst uns bei allem, was wir tun, an den Himmel denken. Denn nicht auf das Hiesige, auf den Himmel kommt es an, auf das Unvergängliche. Auf den Himmel kommt's an. Schön hat er gesprochen, der Pfarrer. Der Himmel. Und hier auf der Erde muss man ihn sich verdienen. Mit guten Werken allein. Was kann ich schon für gute Werke tun? Nichts Besonderes. Zu wenig. Der Herrgott hat einen Mittler herabgesandt. Der ist den Menschen zu Hilfe gekommen. So ein Beispiel ist das. Wenn man einen Mittler hätte. Aber wenn ich nachdenke, wen gibt es denn da, der für mich bitten würde? Für mich. Was müsste ich tun, damit ich ganz bestimmt in den Himmel komme? Denn nur darauf kommt es an. Nur auf den Himmel. Morgen, Martha. Guten Morgen. Die Messe hat aber lang gedauert, Fräulein Lineck. Ich habe schon angefangen, das Geschirr zu spülen. Es ist nämlich Besuch da. Er hat schön gesprochen heute, Herr Pfarrer. Besuch ist für Sie da, Fräulein Lineck. Für mich? Na, das kann nicht sein. Ich bekomme keinen Besuch. Heute schon, Fräulein Lineck. Aus Ihrer Heimat, aus Husterbetz. Von Ihrem Bruder? Mein Bruder ist doch tot seit einem Jahr. Der kleine Sohn. Und Ihre Schwägerin, Fräulein Lineck. Sie warten in Ihrem Zimmer auf Sie. Ach, ich habe keine Zeit. Gäste kommen. Der Braten ist noch nicht gespickt. Ich muss einen Mittag für 15 Personen machen. Wo ist die Schwägerin? Da, in Ihrer Kammer. In der Kammer? Ihr seid da? Ja, grüß dich Gott, Schwägerin. Na, was wollt ihr hier? Oh, Jesus, weißt du, es ist ein Elend. Dein Bruder hat doch immer gewollt, dass aus dem Bub da was wird. Ein Herr Doktor oder sowas. Denn gescheit ist dir das Bübchen viel zu gut fürs Land. Na, komm her, Moimir. Na, gib dem Tantchen die Hand. Sag schön guten Tag. Na, sag doch. Schönen guten Tag, Tantchen. Nun, wo du doch seine Tante bist und ledig und hast herrlich gute Stellung und Ersparnisse, kennst du denn da nicht... Woher weißt du, dass ich Ersparnisse habe? Ich habe keine Ersparnisse mit Erlaubnis. Nun, schau es dir doch an, das Bübchen. Der Herr Lehrer sagt auch, so ein wie den Moimir gibt's in ganz Husterbetz nicht zweimal. Der kann dir alles auswendig. Na, steh grad, Bub, und sag dem Tantchen etwas auf. Willst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so gut und sanft. Rührt sich von des Grases Blüten, wachset an des Baches Rampft. Na ja, komm. Komm mal her zu mir. Moi mir zum Fenster. Wie schaust denn aus? Ach, Sommersprossen hast du. Schlitzaugen auch. Aber dumm siehst du ja nicht aus. Nur moi mir. Wenn das liebe Tantchen uns hilft, dann will ich auch recht brav sein und mich dem lieben Tantchen bis zum Lebensende stets dankbar erweisen. Ach, nur wie kann ich euch helfen? Ich bin arm wie ihr. Mach deine Hand auf, Moimir. Ich tu dir was hinein. Komm da. Danke. Nur zeig mir doch, was das gute Tantchen dir gegeben hat, Moimir. Ein Geldstück. Gehört aber mir. Tja, ich muss jetzt in die Küche, Schwägerin. Als dann... Also grüß dich Gott, Täter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Tante. No, ja. Und wegen dem Buben da, nur ich werde später mit der Frau bittlich sprechen. Wenn das liebe Tantchen uns hilft, will ich mich dem lieben Tantchen bis zum Lebensende dankbar erweisen. Auf Wiedersehen, Moimir. Ja. Lasst uns bei allem, was wir tun, an den Himmel denken. Denn nicht auf das Hiesige. Auf den Himmel kommt es an. Auf das Unvergängliche. Auf den Himmel kommt es an. Auf das Unvergängliche. Wenn ich den Moimir aufs Gymnasium gehen lasse und ins Priesterseminar, das wäre ein gutes Werk. und ein Schatz im Himmel. Das würde kosten 40 Gulden jeden Monat. Wenn ich meine Ersparnisse draufgebe und knapse, dann kann er Priester werden. Der Moimir, ein Mittler wäre das. Dann wäre ich nach dem Absterben nicht mehr verlassen und vergessen. Ein Priester, der aus Dankbarkeit und Treue für mich bittet. Das wäre der Himmel. Erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen, aufräumen, einkaufen gehen. Wien, Januar 1917. Zeugnis. Hierdurch bescheinige ich, dass Fräulein Teta Linnig zu meiner vollsten Zufriedenheit als ausgezeichnete Köchin in meinem Haushalt gearbeitet hat. Nur der Tod meines Mannes, der ist gestorben, der Herr Slabatnik. Und jetzt suchen Sie eine neue Stellung, Fräulein Linnig. Wie alt sind Sie denn jetzt? 50 Jahre. 50. Ja, Ihre Zeugnisse sind ausgezeichnet, aber wie steht es mit der Gesundheit? Oh gut, sehr gut. Ja? Bis auf die Füße, die tun manchmal etwas weh. Wenn ich bittlich sein darf, ich muss recht bald wieder eine Stelle antreten. Ich habe Verpflichtungen. Ja. Melden Sie sich bei der Baronin Livia Argan, ja? Ein sehr vornehmes Haus. Baron Argan ist ein hoher Beamter im Ministerium des Auswärtigen Amtes. Ich will Sie der Frau Baronin empfehlen. Wie viel werde ich da bekommen? Ich habe nämlich einen Neffen, den lasse ich studieren. Der soll nämlich Priester werden. Ach, das besprechen Sie am besten mit der Frau Baronin persönlich. Ja, danke. Also, bei Baron Argan. Du, Livia, da ist ein Brief unter meiner Post an ein Fräulein T. Linnig. Aber Leo, die Teta ist schon seit 5 Jahren bei uns Köchin. Und du weißt immer noch nicht, dass sie Linnig heißt? Ach ja, natürlich, für die Teta. Aber ja. Na, dann gib's dir heute den Brief. Du, ist dir noch gar nicht aufgefallen, was diese Teta für eine merkwürdige Person ist? Wenn sie an einem vorüberhuscht oder vielmehr vorüberwatschelt, kommt sie mir immer so vor wie ein scheues Tier des Waldes. Des Böhmerwaldes, was? Fräulein Teta, Sie haben einen Brief bekommen. Ach, Frau Baronin selber. Nun, danke schön. Hoffentlich etwas Angenehmes. Einen Brief von Moimir. Prag, Alumnata Premonstratensa, 10. Januar 1923. Mein liebes Tantchen, wie freue ich mich, dir nunmehr mitteilen zu können, dass meine Gesundheit völlig wiederhergestellt ist. Oh, das war die Operation, die höchstgefährliche Operation, wie er schrieb. Na, wenn er gesund ist, ist alles gut. Nur hat durch diese langwierige Erkrankung meine Fortbildung nicht unerheblich gelitten, so dass ich wohl um 2 volle Semester zurückgeworfen bin. Das bedeutet 1 Jahr mehr. Aber mit deiner gütigen Hilfe und unter der Aufbietung meines ganzen Fleißes werde ich nun meinem Ziele zustreben. Schön, schreibt er, der Moimir. Nur eins bedrückt mich, mein liebes Tantchen, die Arztrechnung. Ach ja. Die Arztrechnung ist noch zu einem Teil unbezahlt. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir für diesen Zweck noch 120 Schilling extra überweisen könntest. Macht im Ganzen 180. Dein dich liebender Neffe, Moimir. Dein dich liebender Neffe. Oh, wie schön er schreibt. Ja, also 180 Schilling. 180 Schilling. Sie wünschen? Ich will Geld abschicken. Geben Sie her. 180 Schilling für Moimir Linnig. Die Quittung. Danke. Teta, ein Brief für Sie. Danke, Frau Baronin. September 1925, Prag, Bubenska 11. Neue Adresse? Warum nicht mehr bei den Premonstratensern? Mein liebes Tantchen, wie du weißt, besitze ich eine freie und schwärmerische Seele. Ja, ja, aber warum nicht mehr das Ordenshaus? Es ist mein Ideal, einmal in einer weltverlorenen Pfarre den armen Menschen in ihren Nöten zu helfen. Auf diese Art, glaube ich, könnte ich dem Herrgott und der Heiligen Kirche am besten dienen. Auch könnte ich mich dann, sollte es einmal notwendig werden, der Pflege des teuren Tantchens mit ungeteilter Innigkeit widmen. Darum habe ich das Alumnat verlassen, um meine Studie nun mit erhöhtem Fleiß auf eigene Faust zu vollenden. Ich fürchte nur, dass eine gewisse Erhöhung der monatlichen Kosten, die dieser Entschluss für dich mitbringt, sich nicht wird verhindern lassen. Ich fürchte nur, dass eine gewisse Erhöhung der monatlichen Kosten. Sie wünschen? Ich will Geld abschicken. Herrn Linek, 100 Schilling. Die Quittung. Danke. Teta, ein Brief für Sie. Danke, Frau Baronin. Am 15. August 1927. Mein liebes Tantchen, endlich ist der lang ersehnte Augenblick herangekommen. Die Stunde der Priesterweihe. Ich darf dir heute meine nahe Ausweihung ankündigen, die an einem der nächsten Sonntage stattfinden wird. Wie freue ich mich, an dem bevorstehenden Ehrentage endlich einmal mein liebes Tantchen, mit dem ich bislang nur in brieflichem Verkehr gestanden habe, endlich in Person begrüßen zu dürfen. Herein. Gnädigste Frau Baronin. Ah, na was haben's denn, Frau Antetta? Wenn ich bittlich sein darf, ich möchte einen Urlaub auf 3 Tage. Aber gern, von Herzen gern. Wann soll es denn sein, Tetta? Nur an einem der kommenden Sonntage, Frau Baronin. Wann Sie wollen, Frau Tetta. Sie sind jetzt 10 Jahre bei uns und Sie haben in den 10 Jahren nicht ein einziges Mal einen Urlaub gewollt. Diesmal ist es sehr wichtig. So? Handelt es sich um Ihren Neffen? Ja. Er ist jetzt fertig mit dem Studieren. Nun soll ich zur Priesterweihe. Oh, wo wird denn das stattfinden? Ich kann es noch nicht sagen. Ich erwarte noch einen Brief mit dem genauen Tag. Natürlich müssen Sie hinfahren. Ja, also sobald Sie Nachricht haben, dann sagen Sie es mir. Danke, Frau Baronin. Endlich ein Brief von Moimir. Mein liebes Tantchen, unter bitteren Tränen habe ich eine schlaflose Nacht verbracht. Jesus, was ist geschehen? Ehe ich mich entschloss, meinen Ehrentag zu begehen, ohne Tantchen vorher zu verständigen. Was? Es ist schon gewesen? Ehrentag und Ordination ohne mich? Warum ohne mich? Und was ist das? Ein Dokument? Erzbischöfliches Ordinariat? Ein Zeugnis? Ich habe die Verantwortung nicht auf mich nehmen können, dich, meine zweite Mutter, in dieser unerträglichen Sommerhitze einer solchen Reise auszusetzen, die nahezu 20 Stunden hätte dauern müssen. 20 Stunden, als ob ich nicht gekommen wäre. Aber als ich zum ersten Mal als Zelebrant an den Altar trat, habe ich mich kaum aufrecht halten können vor Wehmut in der Freude. Überall habe ich dich gesehen, die Urheberin meiner Auserwählung, wenn ich dich auch kaum von Angesicht kenne. Und schon während des Introitus drang mir das erste stille Gebet für meine Wohltäterin aus der Seele. Also ist es schon gewesen, das erste stille Gebet für die Wohltäterin. Und auf dem Bild hier, da ist er in vollem Ornat. So sieht er also jetzt aus. Es ist mir auch sogleich eine Stelle als Kooperator in der Vorstadtpfarre in Straschnitz in Aussicht gestellt worden. Ich werde dieses Amt demnächst in Demut antreten. Postskriptum? Eine letzte, größere Zuweisung wird sich indessen als notwendig erweisen. Es fehlt mir an Wäsche und Schuhwerk und auch sonst an der Ausstattung. Alles zusammengerechnet komme ich auch bei größter Knappheit diesmal nicht unter einer Summe von 1000 Schilling aus. Ich hoffe sehr, mein liebes Tantchen, du wirst meine Bitte verstehen. 1000 Schilling? So viel habe ich nicht. Woher soll ich das nehmen? Woher soll ich das nehmen? Fräulein Linek, und so feierlich? Sie wollen wohl jetzt verreisen? Nein, Frau Baronin, ich reise nicht. Nein, warum denn nicht? Wenn ich bittlich sein darf, Kann Frau Baronin hier das Zeugnis lesen vom Bischof und den Brief und auch das Bild ansehen? Ja, ja, gern, gern. Ja, dann ist ja die Priesterweihe also schon gewesen. Und den Schluss bitte ich auch zu lesen. Postskriptum. Komme ich bei größter Knappheit diesmal nicht unter 1000 Schillingen aus? Ja, Täter, was nun? Ja, wenn ich bittlich sein darf, ob Frau Baronin mir meinen Lohn für ein Jahr im Voraus und auf einmal bezahlen. Ach, Täter, sind Sie nicht vielleicht allzu gutmütig? Ja. Wie meint Frau Baronin das? Schon gut, Sie sollen es haben. Danke, Frau Baronin. Wenn der Moimir eine eigene Pfarre bekommt, Frau Baronin, vielleicht wird das sogar in Hustopet sein, wo unsere Heimat ist. Dann soll ich, hat er geschrieben, zu ihm ziehen und ihm die Wirtschaft führen. In Hustopetz. Nochmals Dank, Frau Baronin. Livia, ich weiß nicht, ob es vernünftig ist, der Täter diese 1000 Schilling auf einmal zu geben. Das verstehst du nicht, Leo. Wir können Täter nicht von ihrem Lebensplan abhalten. Aber dieser Neffe scheint doch ein recht fragwürdiger Bursch zu sein. Vielleicht. Wir kennen ihn nicht. Ein bisschen allzu geschäftstüchtig. Tja. Es scheint, wir haben da einer etwas einfältigen und schwachen Person gegenüber doch eine gewisse Verantwortung. Da irrst du dich, Leo. Teta ist viel stärker als wir. Warum verzichtet sie auf jede Freude in ihrem bescheidenen Dasein? Warum gibt sie alles fort, gibt sie alles ihm? Nur um ein gutes Werk zu tun. Bei allen ihren Opfern ist sie wahrhaft glücklich. Dürfen wir sie darin beirren? Naja, vielleicht hast du recht. Erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen, aufräumen, einkaufen gehen, Mittagessen zubereiten, Geschirr waschen, Kaffee am Nachmittag, Abrechnung machen, Abendessen richten, Geschirr waschen, Küche säubern, schlafen gehen, erwachen. Prag, den 1. März 1937. Wo ist er denn jetzt? Keine Adresse? Mein liebes Tantchen, es sind sehr schwere und schmerzliche Zeiten, die hinter mir liegen. Nun aber scheint alles sich zum Guten zu wenden. Unser lang gehegter Plan scheint Wirklichkeit zu werden. In meinem nächsten Brief hoffe ich, eine frohe Nachricht bringen zu können. Dein dich liebender Neffe Moimir. Postskriptum? Das Paket mit dem Schinken und dem Gebäck ist gut angekommen. Habe tausend Dank. Fräulein Teta? Ja, Frau Baronin. Mein Mann möchte mit Ihnen sprechen. Der Herr Baron? Ja, ich komme. Kommen Sie nur herein, Fräulein Linek. Setzen Sie sich. Gleich hier auf den Lehnstuhl. Danke. So. Ja, Fräulein Linek, es hat sich so gefügt, dass wir leider auseinandergehen müssen. Meine Frau und ich müssen Wien verlassen. Der Haushalt wird aufgelöst. Ja. Dann... Wir wären sonst noch lang beieinander geblieben und ich wäre gute Küche bestimmt sehr entbehren. Sagen Sie, Fräulein Täter, haben Sie hier in Wien ein Unterkommen? Noch bei meiner Schwester halt in Otterkring. Und wollen Sie eine neue Stellung annehmen? Die Fies, gnädiger Herr Baron. Mit die Fies wird's halt immer mehr ein Kreuz. Sie sollten Ihre Krampfadern von einem Arzt anschauen lassen, Täter. Und dann, man sieht's Ihnen ja nicht an, aber Sie sind doch schon 70, nicht wahr? Mit gnädiger Erlaubnis noch nicht, bitte. Aber auf den September werde ich 70, mit Gottes Hilfe. Da können Sie ja wirklich schon in den Ruhestand treten, Frau Linek, nach so langen Dienstjahren. Bei uns allein sind's ja über 20 Jahre gewesen. Glückliche Jahre, das kann man wohl sagen. Also, jetzt hören Sie mal gut zu, Frau Linek. Sie haben Anspruch auf volle Pension. Ich könnte Ihnen jeden 1. des Monats einen festen Betrag auszahlen. Hoffentlich werde ich dazu imstand sein. Immer. Gnädiger Herr, sind sehr gütig, aber ich... Es gibt da noch eine andere Form. Vielleicht ist Ihnen die lieber. Ich bin auch bereit, Ihnen eine Abfindung zu zahlen. Sagen wir 10.000. Ein großer Betrag auf die Hand bar ausbezahlt, das hat schon seine Vorteile. Denn man kann heute nicht mehr wissen, was mit uns allen geschehen wird. Aber bitte, entscheiden Sie doch selbst. Ich möchte bei der gnädigen Herrschaft bittlich sein um die Abfindung. Einverstanden. Danke. Aber wie wird das nun mit der Post sein, gnädige Frau, wenn ein Brief an mich kommt? Wir werden die Post benachrichtigen, Tetta. Sie bekommen Ihre Briefe nachgesandt. Also, hier ist das Geld. Wollen Sie bitte nachzählen, Frau Lineck? No, es wird schon richtig sein. Ich danke auch nochmals recht schön. Wissen Sie, Frau Tetta, ich würde an Ihrer Stelle gar nicht so lange bei Ihrer Schwester bleiben. Erholen Sie sich doch mal. Fahren Sie fort. Nach Italien, nach Rom. Vielleicht schon, Frau Baronin, aber ich glaube, ich brauche es nicht zu tun. Na, ich denke, eine Reise nach Rom, das wäre doch etwas für Sie. Nach Rom ist das nicht Reise, das ist Pilgerfahrt. Ich habe gehört, in einem Dorf nicht weit von Hustopetz, wo alle Leute sehr schwere Schuld auf sich geladen hatten, da sind dann alle miteinander zu einer Pilgerfahrt nach Rom losgegangen. Aber ich, bei mir ist das anders. Ich brauche nicht nach Rom zu fahren deswegen. Nur Frau Baronin wissen ja, dass ich eine bessere Hilfe habe. Mein Neffe, der ist jetzt Priester. Er schließt mich jeden Abend in sein Gebet ein. Ja, Sie haben ganz recht, Frau Lineck. Ja. Nur bitte, wenn Post kommt, nachschicken. Otterkringer Straße 315, bei Frau Kathi Zickern. Na also, siehst du, Tetitschku, Schwesterchen, so hat uns das Leben wieder zusammengebracht. Prosit. Prosit, Kathi. Willst du die Platte noch einmal hören? Nein, ich hab genug. Stell ab die Maschinerie. Atalatatatata, ich hab das meine gehabt und du das deine. Aber ich kann dir sagen, das meine war schwer. 3 Männer zu begraben und den dritten, den Herrn Oberrevidenten, sogar erster Klasse. Das sind Sorgen. Eine Ledige kann sich das gar nicht vorstellen. Aber das ist so meine Art. Ich brauche immer jemanden, für den ich sorgen kann. Deshalb bin ich so froh, dass du zu mir gekommen bist. Nur ich danke dir, Schwester. Ein paar Tage werde ich bleiben, ehe ich mich weiter umschauen tue. Aber ein paar Tage? Bleib lieber bei mir. Hast genug geschuftet bei fremden Leuten. Hast auch genug gespart. Was? Nur was? No, nicht wahr? Sollst dich jetzt ausruhen? Nichts habe ich gespart. Komm, trink noch einen Schnaps. No, freilich. Warum sollen wir zwei arme alte Weiber uns nicht einen hübschen Samstag machen? Das kann eine Köchin schon viel sparen. Und das schöne große Zimmer, Tetitschko, das sollst du haben und das hochherrschaftliche Bett mit prima Sprungfedermatratze, wo der Herr Oberrevident drin gestorben ist. Ich bin nicht gewöhnt an Hochherrschaftliches. Ich will nur die kleine Kammer, nur für ein paar Tage. Und ich zahle auch Miete dafür und das Essen verrechne mir. Aber Schwesterchen, was sagst du da? Ja, damit klare Rechnung ist. Na okay, trink noch ein Gläschen. Prosit. Prosit. Und jetzt erzähl mir, hast du etwas Neues von unserem Neffen gehört? Von welchem Neffen? Ich meine doch den Moimir, den Buben von unserem Bruder. Was habe ich mit dem Moimir zu schaffen? Mich geht's ja nichts an, Schwesterchen, aber... Ich habe mir halt gedacht, du wirst etwas wissen, wer denn sonst? Warum sagst du, wer denn sonst? Na okay, noch ein halbes Stamperl, Tetitschko. Hast du erst 2 gehabt. Und der Schnaps ist gut, echter Mikulasch. Nein, ich habe schon 3 gehabt. Ja, aber mir tut es nichts. Warum hast du gesagt, wer denn sonst? Warum ich? Weil er doch damals plötzlich angefangen hat, in Olmitz ins Gymnasium zu gehen. Und Doktor sollte er werden. Da muss doch jemand das Geld dafür gegeben haben. Ja, kann sein. Hast du mir nicht einmal erzählt, du hättest das Geld dafür gegeben? Nein, davon habe ich nie was gesagt. Alter Toto, da muss ich mich reingeirrt haben. Und ich dumme Gans, ich habe immer geglaubt, du wartest auf einen Brief von unserem Neffen Moimir, wenn du jeden Tag um 10 und um 4, wenn der Briefträger kommt, im Hausflur herumstehst. Ich warte auf keinen Brief. Ich warte auf ein paar Sachen, die mir die Herrschaft nachschicken wird. So, so? Jeden Tag stehst du im Hausflur? Deshalb? Ist heute wieder kein Brief für mich da? Für Teta Linek? Linek? Ja, diesmal ist einer dabei. Oh, geben Sie. Bitte schön. Danke. Von Moimir. Woher? Mein liebes Tantchen, bitte nehmen Sie den Umschlag zur Hand und studieren Sie den Poststempel. Sie werden darauf einen vertrauten Namen entziffern. Hustopetz. Jawohl, unser Hustopetz. Das Dorf, wo unsere Familie stammt. Ich und mein Vater, welcher Ihr Bruder war, und Sie selbst, liebes Tantchen. Hustopetz, er ist wirklich in Hustopetz. Wie ich Ihnen geschrieben habe, wird für die Herrichtung des Pfarrhauses eine gewisse Summe nötig sein. Erst das Amt, dann das Geld. Sie stellten die Bedingung meines vollzogenen Amtsantrittes. Nun ist es endlich soweit. Ich habe mein Amt in Hustopetz so gut wie angetreten. Was heißt das so gut wie? Entweder angetreten oder nicht angetreten? Ich werde es nämlich innerhalb der nächsten 3 Wochen antreten. Von meinem 80-jährigen Amtsvorgänger habe ich die Erlaubnis erwirkt, dass mit den notwendigen Arbeiten schon jetzt begonnen werden kann. Ich mache Ihnen heute das Anerbieten, dass wir die Kosten für die Auffrischung meiner Wohnstätte, die ja hoffentlich einmal auch Ihre künftige Wohnstätte sein wird, zu gleichen Teilen tragen. Hoffentlich einmal auch Ihre künftige Wohnstätte sein wird. Auf Ihren Teil würden hierbei nach Ihrem Gelde etwa 987 Schilling fallen. Ein Freund von mir in Prag, Herr Architekt Karel Fasching, hat den Auftrag freundlichst übernommen, den er aus alter Freundschaft zum reinen Selbstkostenpreis ausführen will. Bitte schicken Sie das Geld also an Herrn Karel Fasching, Architekt, Prag, Schlichowa 17. Firma Karel Fasching, Prag, 987 Schilling. Sie wünschen? Ich möchte bitte schön Geld überweisen. Ein Architekt Karel Fasching, Prag, so. Nach Prag? Wie viel denn? 987 Schilling. Ja, das geht leider nicht, wegen der Devisenvorschriften. Wegen was? Sie dürfen auf einmal nicht mehr als 500 Schilling überweisen. Wollen Sie das, dann müssen Sie ein neues Formular ausfüllen. Na ja, also dann nur 500. Herrn Architekt. Sie können ja im nächsten Monat wieder 500 schicken, so ist die Vorschrift. Oh, das werde ich nicht brauchen. Aber Sie wollten doch eben. Ja, aber im nächsten Monat brauche ich nicht mehr schicken, ich werde es mitnehmen. Im nächsten Monat fahre ich nämlich nach Hustopetz. Hustopetz! Hustopetz! Hustopetz! Möchten Sie zum Herrn Pfarrer? Ja, wenn ich bittlich sein darf. Ja, ja, der wohnt hier, aber er ist gerade im Garten bei seinen Bienen. Na, kommen Sie nur ins Haus. Sehen Sie, dort hinten im Garten, das ist er. Das ist der Herr Pfarrer? Ja. Herr Pfarrer, es ist Besuch da. Ja, komme gleich. Gleich stehe ich zu Diensten. Sie können ihn nicht gut sehen. Er hat ein Netz vor dem Gesicht, wegen der Bienen. Na, weil die halt schwärmen. Aber der dort steht, das ist er. Das ist er. Der Herr Pfarrer von Hustopetz. Mhm. Und immer ist er bei den Bienen im Garten. Aber jetzt ist er fertig. Er kommt schon. Gesund sieht er aus. Braun im Gesicht. Und kräftig ist er geworden in den vielen Jahren. Ja, ja, ja, die Karwoche. Übermorgen ist Gründonnerstag und gerade heute hat mich meine Bedienung allein gelassen. Denkt euch nur, Mütterchen, mitten im Rummel. Ha, ich habe seit dem Frühstück noch keinen Bissen in den Magen bekommen. Ach ja, etwas Kaffee scheint noch hier zu sein. Nehmt mir's nicht übel, Mütterchen. Aber die Arbeit im Garten macht durstig. Aber der hochwürdige Herr Pfarrer müssen mit Erlaubnis ein anderes Mittagessen bekommen. Hm? Na sowas... Kaffee und ein Stück Trockenbrot. Nur das ist ja zu schlecht für einen Bettler. Ja, ja, das muss anders werden. Das ist wirklich keine Wirtschaft. Oh. Ich habe aber auch immer Pech mit meiner Bedienung. Der hochwürdige Herr Pfarrer müsste mittags haben eine gute Bouillon mit Nudeln oder Grieß und dann ein Vol-au-vent oder Forelle Blau am Sonntag und ein Backhuhn nachher mit jungen Kartoffeln und Erbsen und zuletzt eine feine Mehlspeis, ein Soufflé mit Marillengeschmack oder so. Ja, bravo. Bravo, Mütterchen. Ich könnte euch eine Stunde lang zuhören. Ist doch alles da im Garten. Gemüse und Hühner und Eier. Nur auf dem Land kann man ein herrschaftliches Essen herstellen um nix. Ja. Ihr seid wohl weit dahergekommen, wie? Wohl die Heimat wiedersehen? Die liebe Verwandtschaft besuchen? Ja. Der hochwürdige Herr Pfarrer werden ja wissen... Ja, und womit kann ich euch dienen, Mütterchen? Nur ich bin hergekommen, um dem hochwürdigen Herrn Pfarrer zu dienen mit Erlaubnis. Nur wie der hochwürdige Herr Pfarrer es gewollt haben. Mir dienen? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie heißt ihr denn überhaupt, Mütterchen? Aber... Der hochwürdige Herr Pfarrer wissen doch genau, wie ich heiß. Ja, wieso kann ich denn das wissen, meine Beste? Aber der hochwürdige Pfarrer Moimir Linek haben doch mir seiner Tante Teta Linek geschrieben. Ich heiße nicht Moimir Linek, ich heiße Ottokar Janko. Ich habe keinem Menschen einen Brief geschrieben. Nicht? Nein, bestimmt nicht. Ja, auch nicht die Pfarre übernommen? Von dem 80-jährigen Herrn Amtsvorgänger? Nein, mein Amtsvorgänger war 50, als er starb. Und ich bin schon seit 12 Jahren Pfarrer von Hustopetz. Und von einem Moimir Linek habe ich nie gehört. Ich verstehe nicht dein Wort, meine gute Frau. Na, was ist euch denn? Nee. Oh, ihr wollt mir doch nicht ohnmächtig werden, oder? Aber kommt, legt euch hier. Nein, wenn ich bettlich sein darf, nein, ich ist schon wieder gut. Ich schäme mich bitte so viel. Ich werde jetzt sofort weggehen. Nicht stören. Schon ist mir wieder gut. Bitte meine Tasche. Hochwürden erlauben, dass ich gehe. Ich muss jetzt nach Prag fahren. Ich muss ihn suchen, finden. Nummer 11, Bubinska 11, Bubinska 11, hier ist es. Ja, was ist? Bitte um Verzeihung, hier hat vor einiger Zeit ein gewisser Moimir Linek gewohnt. Kennen Sie den? Wann war das? Nur im Jahre 1925 ist das gewesen. Ach du meine Güte, wie soll ich wissen, wer vor 12 Jahren hier alles gewohnt hat? Was wollen Sie denn von dem? Ich suche ihn, er ist mein Neffe. Damals war er im Priesterseminar. Ich kenne keinen Moimir Linek. Da gehen Sie am besten auf die Polizei, die haben alle Adressen. Danke, ich werde ihn auch so finden. Ob hier in der Pfarrkirche von Straschnitz ein Korporator Linek... Ja, Moimir Linek. Korporator Moimir Linek in den letzten 20 Jahren gewirkt ja, hat... Ja, wenn ich bittlich sein darf. Da müsste man in den älteren Protokollen nachsehen. Kommen Sie vielleicht nach einem Monat wieder. Verzeihen Sie, wissen Sie vielleicht... Nein! Linek, ich kenne keinen Linek. Linek, nein, wer soll das sein? Linek, nein, ich weiß nicht, wen Sie meinen. Tut mir leid, aber ein Herr Linek ist mir unbekannt. Ein Pfarrer Linek hier nie gesehen. Jehova 17. Hier muss es sein. Bitte um Verzeihung, kann ich Herrn Linek sprechen? Linek? Moimir Linek, ein Geistlicher. Ein Geistlicher? Kenne ich nicht. Ein Linek hat vor 2 Monaten gekündigt. Der ist ausgezogen. Wohin ausgezogen mit Erlaubnis? Weiß nicht. Keine Adresse dagelassen. Wird wissen, warum. Nur könnten Sie nicht die neue Adresse erfahren irgendwie? Dann fragen Sie unten im Laden nach. Dort ist er vielleicht bekannt. Ja, nun, danke schön. Karel Fasching, Delikatessengeschäft. Ja, Karel Fasching. Karel Fasching? Kompliment, gestern, Madame. Wollen vielleicht ein schönes Nachtmahl kaufen? Frische, schöne Würste hätte ich da, von den Käse, ganz frischer Schinken. Ich schneide ihn an für die Dame, ja? Prachtvolles Wetter dieses Jahr. Naja, dafür weiß man nicht, wie der Mai werden wird. Also, vielleicht 10 Decker Schinken. Sofort, Madame, bitteschön, sehr. Ja, bei mir gibt's nämlich keine Maschine. Ich mach's mit dem Gefühl. Es schmeckt viel besser. Und der Herr, ist der Herr Fasching selbst? Zu dienen, Madame. Ich bin mein eigenes Personal, das geht am besten. Aber hier wohnt auch noch der Herr Architekt Fasching, nicht wahr? Ein Verwandter von Ihnen oder vielleicht der Bruder? Irrtum, die Dame, ich stehe allein in der Welt. Kein Weib, kein Kind, kein Bruder, keine Schwester. Ich bin der letzte Fasching in dieser Welt sozusagen. Ach, also den Herrn Architekten Karel Fasching gibt's gar nicht hier im Haus. Was hat die Dame denn mit dem Architekten Fasching? Steht er vielleicht im Traumbichel? Nur, ich habe mit Erlaubnis Geld geschickt an den Herrn Architekten Fasching. Ich bin nämlich die Teta Linek aus Wien. Ach so, Sie sind das Fräulein Linek. Mhm. Ja, nun, mein Neffe hat mir geschrieben wegen der Hausreparatur. Und ich bin in Wien auf die Post gegangen und habe die 500 geschickt. Also Sie sind es. Sie haben die Angelegenheit geregelt. Nun, ist es angekommen, das Geld? Wär's nicht angekommen, ich hätte am nächsten Tag Strafverfolgung einleiten lassen, meiner Seele. Ja. Hat der Neffe seine Einkäufe bei Ihnen nicht bezahlt? Einkäufe? Davon rede ich gar nicht. Ich gebe die Ware aufs Bichel, das kann ein ganzes Jahr lang anstehen. Aber Geld hat er geborgt. Herausgelockt hat er es mit betrügerischen Zusicherungen. Und ich lass mich nicht blöd machen, am allerwenigsten von seinem Obergescheiten und Gebildeten. Ja, wofür, wenn ich bittlich sein darf, hat der Neffe das Geld von Ihnen bekommen? Was das für eine Geschichte war mit dem Architekten, damit habe ich nichts zu tun. Und da will ich nicht hineinverwickelt werden. Reden wir nicht weiter davon. Ja, und wo wohnt er denn jetzt, mein Neffe, Moimir Linek? Weg ist er. Ich weiß nicht wo. Die Leute verrinnen wie Wasser im Kanal. Und Prag ist eine große Stadt. Na, ist denn jetzt alles bei Ihnen beglichen? Eine kleine Rest noch, meine Dame. Vielleicht könnte ich das auch noch bezahlen, wenn der Herr Fasching mir die Adresse von Neffen verschafft. Ja, da müsste ich nachsehen. Vielleicht steht's bei mir im Buch, wann ich's angeschrieben habe. Ja, da, ja. 500 Kronen wären noch zu zahlen. Madame sind aus Wien, so wären das 100 Schilling, falls Madame kein tschechisches Geld haben. Und die Adresse? Steht auch im Buch. Darf ich sie für Madame aufschreiben? Ja, hier sind 100 Schilling. Die Adresse ist Neue Welt. Bitte hier. Das ist auf der anderen Seite auf dem Berg beim Garnisonsgericht. Hier, bitte, habe ich es aufgeschrieben. Ja, ja, ich komme ja schon. Sie wünschen? Mit Erlaubnis, ich möchte den Herrn Linek besuchen. Kundschaft, Moimir. Bitte einzutreten. Entschuldigen, das Zimmer ist noch nicht gemacht. Ich will nur das Bett erst. Herr Linek ist gleich fertig. Eine eilige Arbeit. Und der einzige Platz, wo genug Licht zum Schreiben ist, ist er am Fenster. Moimir. N-I-N-I-V-E. Nineveh. Ein Augenblick bitte, sonst verliere ich den Faden. Also, guten Tag. Sofort. Nineveh, Stadt des Altertums. Haben Sie eine Ahnung, meine Gnädige, wenn Sie ein Kreuzworträtsel lösen, wie viel dazu gehört, bis man eins entwerfen kann? Um 12 muss das auf die Redaktion hin. Honorar 10 Kronen. So. Fertig. Und nun, meine Dame, wer hat sie zu mir empfohlen? Was soll es sein, bitte? Eine schöne Grabschrift? Nein? Dann wohl ein Horoskop, nicht wahr? Aber dazu brauche ich die genauen Daten. Mascha, räum die Gläser weg und die Tassen. Niemand hat mich hierher empfohlen, bitte. Soll ich etwas für Sie schreiben? Meine Handschrift ist berühmt. Du bist also der Neffe. Was bin ich? Wieso Neffe? Was wollen Sie überhaupt? Das Tantchen. Ja, das Tantchen. Wirklich. Nein, die Überraschung. Komm herein, Mascha. Weißt du, wer mich da besucht? Das Tantchen meines Lebens. Bitte, Tantchen, bitte Platz zu nehmen. Hier ist ein Stuhl. Ich will nicht sitzen, Neffe. So, dein Tantchen, Moimir. Das ist wirklich eine Überraschung. Hast du ihr unsere Adresse gegeben? Sei still, Mascha. Sehen Sie, Tantchen, Mascha ist nämlich meine Wirtschafterin. Denken Sie nichts Böses von mir. Mascha, geh Sie nach. Ist da noch etwas Kaffee in der Küche? Ich will kein Kaffee. Du sollst jetzt die Wahrheit sagen, Neffe. Was bist du, Neffe? Ich, Tantchen? Ich bin, nun, ein fleißiger Mensch bin ich. Das sehen Sie ja. Ich versuche mir, ein Leben aufzubauen. Kann ich dafür, dass die Zeiten schlecht sind für geistige Berufe? Glauben Sie, dass es ein Vergnügen ist, die Kreuzworträtsel auszudenken für Zeitschriften und hausieren zu gehen in Kaffeehäusern bis 5 in der Früh mit einem Zeug da auf den Regalen mit Knallbonbons und Ansichtskarten? Ich frage, ob du ausgeweiht bist. Das ist nicht so leicht zu beantworten, Tantchen. Ich will wissen, ob du vorher davongelaufen bist oder nachher. Hören Sie mich an, Tantchen, bitte. Vielleicht halten Sie mich gar für einen Schwindler. Aber ganz im Gegenteil, ich bin zu wahrhaftig gewesen. Ich habe es einfach nicht übers Herz bringen können, zu schwindeln und zu lügen. Wann bist du davongelaufen? Sehen Sie, Tantchen, ich hätte lügen können, wie viele andere. Dann müsste ich mich jetzt nicht abplagen, dann hätte ich zu essen. 5-mal am Tag. Dann stünde ich jetzt vor Ihnen im schwarzen Habit. Also, du bist davongelaufen vorher. Ich will Ihnen nichts verheimlichen, Tantchen. Ich war ein Freigeist geworden und als solcher konnte ich nicht länger schwindeln. Du hast nicht das Richtige gelernt, sondern das Falsche. Warum ließen Sie mich überhaupt lernen? Warum ließen Sie mich nicht einfacher Bauer bleiben? Da wäre ich glücklich geblieben. Warum haben Sie mir das genommen? Oh, und was du geschrieben hast, bis vor 3 Wochen noch. Lüge um Lüge. Das habe ich getan, aber nur aus Liebe zu Ihnen, Tantchen. Aus Dankbarkeit und Liebe. Ich wollte Sie mit meinen inneren Kämpfen verschonen. Die Wahrheit hättest du schreiben sollen. Gleich. Nein, das hätte Sie beunruhigt. Ich dachte immer nur das eine. Mein Tantchen soll zufrieden sein. Mein Tantchen soll denken, dass ich in Hustopetz bin, in der Heimat. Und sie wird glücklich sein, mich in Hustopetz zu wissen. Ich war in Hustopetz, letzten Dienstag. Dann haben Sie alles verdorben. Solange Sie nichts wussten, waren Sie glücklich. Und noch mehr, dachten Sie nicht, er, der Priester, wird mich in sein Gebet einschließen? Welch ein Trost war das für Sie? Und warum sollte ich Ihnen diesen Trost nehmen? Was hätte ich sonst tun können? Ich bin ein weicher Mensch. Ich habe eine slawische Seele. Immer bin ich arm gewesen. Keiner hat mir geholfen. Ja, das sagst du, Neffe, zu mir? Mit Geld haben sie mir geholfen, das ist wahr. Aber mit sonst? Gar nichts. Ich hätte nötig eine Hand gebraucht, die mich leitet. Das wäre ihre Pflicht gewesen. Warum haben sie es nie getan? Habe ich etwa nicht getan, was ich konnte? Und weswegen? Vielleicht um meinetwillen? Sie haben ja nur an sich selbst gedacht. Wie viel haben Sie gezahlt im Ganzen für den Himmel, wo ich Sie hineinschmuggeln sollte? Hör auf! Was haben Sie davon, meinen Untergang anzusehen? Warum haben Sie mich ausspioniert? Aber denken Sie jetzt auch daran, wer ihn verschuldet hat? Diesen Untergang? Und dieses Elend? Nur Sie allein. Ich bin ein verlorener Mensch, Tantchen. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ja, ja, Frau Tante, jetzt wird er gleich weinen. Glauben Sie ihm nicht, kein Wort. Sie haben bei ihm Ihre Seligkeit einkaufen wollen, aber wissen Sie auch, bei wem Sie eingekauft haben? Beim Teufel haben Sie eingekauft. Sie hat er nur Geld gekostet, aber mich hat er mein ganzes Leben gekostet. Was willst du hier, Mascha? Geh in die Küche. Ja, geh in die Küche. Mach das Bett, hol Bier. Dafür bin ich dir gut genug. Frau Tante, dieser Mann hat mich ausgepresst und auf die Straße geschickt und mir den letzten Groschen abgenommen. Und er hat sich Tag und Nacht mit anderen herumgetrieben. Sei still! Ist das der Dank, dass ich eine genommen habe, die kein anderer anspuckt? Zeichnen Sie ihn an, den Betrüger. Er hat schon einmal gesessen, ein halbes Jahr. Gehen möchte ich jetzt. Jetzt wollen Sie gehen, wo unsere alte gute Beziehung zerstört ist, wo alles schlimm steht? Das dürfen Sie nicht, Tantchen. So helfen Sie mir doch wenigstens noch einmal aus, Tantchen. Der Himmel hat uns füreinander bestimmt. Tantchen! Spitzbube. Spitzbube. Aber wer hat ihn dazu gemacht? Hirnfeilige Dreifaltigkeit. Mit meinem Geld hat er gelernt. Mit meinem Geld ist er ein Spitzbub geworden. Und wenn ich ihm dazu verholfen habe, was bin dann ich? Fräulein Linneck. Fräulein Linneck, bitte. Ja, hier. Tja, Ihre Zeugnisse sind gut, aber wie alt sind Sie denn jetzt? 70. Und Sie wollen wirklich noch in Stellung gehen? Man muss was tun. Mit Erlaubnis, ich kann nicht so dasitzen. Es braucht ja keine so gute Stellung zu sein. Ja, auf eine gute Stelle könnten Sie auch nicht mehr rechnen. Wie Sie da hereingekommen sind, was ist denn mit Ihren Füßen? Das sind die Krampfadern. Sie können ja kaum noch gehen. Oh, gehen kann ich schon. Es tut nur weh. Ja, aber wie soll ich Sie einem Haushalt empfehlen? Nein, nein, Sie müssen erst einmal zum Arzt. Und wenn der Arzt Ihre Füße in Ordnung gebracht hat, dann kommen Sie wieder. Ja? Aber erst zum Arzt. Der Nächste, bitte. Ja, hier. Freund Teta Linek, 70 Jahre, Hausgehilfin. Herrschaftliche Köchin mit Erlaubnis. Wo fehlt's? No, die Fies, Herr Doktor. Zeigen Sie her. Ja. Eingebildet brauchen Sie gerade nicht zu sein auf Ihre Krampfadern. Nur wird der gnädige Herr Doktor mir ein Rezept aufschreiben, wenn ich bittlich sein darf. Sie müssen ins Krankenhaus. Diese Venen da, die müssen verödet werden. Dann haben Sie Ihre Ruhe. Ja, soll das eine Operation sein, wenn ich bittlich sein darf? Ein kleiner Eingriff. Ein paar Tage wird das schon dauern. Und ohne Eingriff? Wie lang könnte ich da noch meine Ruhe haben? Bin ich ein Prophet? Ich bin Kassenarzt. Ich kann nicht wissen, ob Sie im Jahre 1940 eine Thrombose oder eine Lungenentzündung bekommen. Oder sonst etwas. 3 Jahre noch. Sagen Sie, 3 Jahre? Ich bin kein Prophet, habe ich gesagt. Gehen Sie ins Krankenhaus. Der Nächste, bitte. Mama, wenn jemand auf der Kirchentreppe sitzt, ist das eine Bettlerin? Ja, mein Kind, wahrscheinlich. Warum fragst du das? Dort sitzt eine Bettlerin. Geh zu ihr. Gib ihr das. Ja, Mama. Mama sagt, ich soll Ihnen das geben. Nehmen Sie bitte. Sind Sie vielleicht krank? 3 Jahre, hat er gesagt. Und mit der Last. 3 Jahre. Wie sagen Sie? Geh, mein Kind. Ich bin nur müde. Mama, sie hat die Groschen nicht genommen. Das macht nichts, Kind. Jetzt ist sie aufgestanden. Mama, ich glaube, sie ist doch krank. Jetzt geht sie in die Kirche. Warum geht die alte Frau jetzt in die Kirche? Ich weiß nicht. Vielleicht will sie beten. Hiermit bekenne ich vor Gott, den Allmächtigen, dass ich seit meiner letzten Beichte die folgenden Sünden begangen habe. Nein, seit langer Zeit, seit 30 Jahren schon. Und jetzt... Sprechen Sie weiter, meine Tochter. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Ich wollte... Ein Fürsprecher. Den Himmel wollte ich. Ganz sicher sollte er sein. Und nicht Acht gegeben habe ich. Oh. Hilft nichts, wenn ich sage. Lassen Sie sich nur Zeit, meine Tochter. Wenn ich bittlich sein darf. Ich kann nicht. Das kommt vor, meine Tochter. Warten Sie auf den richtigen Augenblick. Es braucht nicht heute zu sein. Kommen Sie wieder. Kommen Sie wieder. Das kommt vor. Was denn jetzt? 3 Jahre noch. Auf den Himmel kommt es an. In 3 Jahren, was kann ich schon? Tantchen, Tantchen, nur durch Sie habe ich denken gelernt. Wer hat das denn verschuldet? Ich nicht. Ich habe es nicht verschuldet. Wollten Sie sich nicht Ihre Seligkeit bei ihm einkaufen, Frau Tante? Was tue ich? Wie soll ich Sie einem Haushalt empfehlen? Zu alt. Alte Dienstboten nimmt keiner. Damals, wie hieß sie? Baronin Argan. Ich denke, eine Reise nach Rom, das wäre doch etwas für Sie, Fräulein Tetta. Nach Rom ist es nicht Reise. Das ist Pilgerschaft. Was tue ich? Ich kann nicht wissen, ob Sie im Jahre 1940 eine Thrombose oder eine Lungenentzündung bekommen. 3 Jahre. Drei Jahre noch. Hier, Mütterchen. Nehmen Sie einen Prospekt mit. Anmeldungen zur diesjährigen Pilgerfahrt nach Rom werden hier in der Pfarrkanzlei jederzeit entgegengenommen. Reisekosten pro Person Schilling 200 oder 400. Letztere mit längerem Aufenthalt in Rom. Ja. Ja. Ich bitte mit Erlaubnis für die Pilgerfahrt nach Rom eine Karte. Zu 200 oder zu 400? Das Opfer ist größer zu 400. Bitte schön, was? Zu 400, wenn ich bittlich sein darf. Hier ist die Karte. Sammelplatz 12.20 Uhr auf dem Südbahnhof. Zum Pfingstfest sind Sie in Rom. Pilger und Pilgerinnen. Pilger und Pilgerinnen. Wir haben die Donaunixen verlassen, um die Tiberfeen aufzusuchen. Und dieses strahlende Licht, diese Wärme schon am frühen Morgen, das ist die Sonne Roms, die uns umgibt. Ich habe hier die Liste der mir anvertrauten Pilger, sind im ganzen 93, davon die meisten mir bereits persönlich bekannt. Herr Bezirksarmenrat. Das wird wieder eine Hitze werden heute. Nebst Frau Gemahlin, sowie Fräulein Tochter. Ja. Und Sie, meine Dame, auch Sie gehören zu unserer Pilgerschar? Nun, mit Erlaubnis, ja. Die Papiere habe ich schon in Wien abgegeben. Natürlich, werden wir gleich haben. Ich bin der Reisemarschall, Kommerzialrat Eusebius Kompert und Sie? Lineck. Ja, Sie sind die Frau Lineck, natürlich. Ja, freue mich. Es wird ein besonders interessanter Tag, Frau Lineck. Und heute, meine Herrschaften, kann ich es bereits verraten. Der Termin steht noch nicht fest, aber seine Heiligkeit haben zugesagt, uns durch eine eigene längere Ansprache zu beehren. Oh, das ist so, so, und hier ist unser Autobus. Alles einsteigen, bitte, darf ich vielmals bitten. Haben Sie Ihren Koffer schon? Ja. Mein Koffer, der leidet. So, bitte, sagen Sie. Das ist sehr schön. Ja. Na, Frau Bezirksarmenrat, sitzen Sie gut? Es wird ja nicht lang dauern. Dankeschön, Herr Kommerzialrat. Wenn nur die Hitze nicht wäre. Ja, ja. Aber er ist sehr zuvorkommend und freundlich, unser Herr Reisemarschall. Nicht wahr, gnädige Frau? Mit Erlaubnis, ich bin keine gnädige Frau. So, wie bitte? Und mit wem habe ich denn die Ehre? Ich bin die Lineck, nur Köchin. Von den katholischen Jungfern bitte ein tätiges Mitglied. Ach so. Thank you. Wir stehen nun vor der Basilika, deren Grundstein von Konstantin dem Großen auf dem Grabe des Apostels gelegt wurde. Beachten Sie bitte auf der ersten Säule gleich nach dem Eingang die Inschrift, die vom Papst Siricius dem Vierten. Ah, die schwere Tasche dürfen Sie aber nicht tragen. Geben Sie, liebe Mitpilgerin. No, aber das geht doch nicht. Nein, nein, das schickt sich doch nicht, dass der hochwertige Herr selber. Ich bin auch ein Mitpilger. Ich bin der Kaplan Johannes Seidel. Und ich bin die Linek, tätiges Mitglied des Vereins katholischer Jungfrauen. Bravo, bravo. Wissen Sie was, Frau Linek? Wir schließen einen Vertrag miteinander. Ich sage zu Ihnen nicht hochverehrtes Mitglied des katholischen Jungfrauenvereins und Sie nennen mich nicht hochwürdiger Herr. Pilger sind arme Seelen allesamt und nicht hochwürdig oder hochverehrlich. Kaplan Seidel genügt oder Kaplan Johannes, wie Sie wollen. Nur danke schön, Herr Kaplan. Und jetzt sind wir in der Villa Borghese. Sie wurde im 17. Jahrhundert von einem Neffen Paul des Vierten erbaut, der wegen seiner liebenswürdigen Eigenschaften... Sie begreifen auch nicht, was der Kaplan Seidel mit dieser böhmischen Kirche zu tun hat. Immer sonst zahm. Das ist ein sonderbares Bauer. Ein altes Mütterchen, er hilft ihr ein bisschen. Sie braucht es wohl bei ihr. Fräulein Linek. Fräulein Linek. Herr Kaplan? Sie müssen sich jetzt ausruhen, Fräulein Linek. Kommen Sie, ich habe einen stillen Platz für uns entdeckt. Schauen Sie, das Bild, das ist von Botticelli. Oh. Ich wette, Sie haben solche Bilder gern, Fräulein Linek. Nur mit Erlaubnis, ich habe immer die heiligen Bilder gern gehabt. Und das dort ist eines der schönsten Bilder, die es überhaupt auf der Welt gibt. Sehen Sie sich diese Hände an. Solche Hände können nicht mehr gemalt werden, einfach weil es keine Vorbilder mehr dafür gibt. Es sind die Hände einer Jungfrau und einer Mutter. Es ist, als ob eine blaue Schwertlilie Mutter sein könnte. Oh. Aber nein, aber Ihre Hände sollen Sie deswegen nicht bedecken, Fräulein Linek. Die sind schon ganz richtig. Und haben der Herr Kaplan auch noch eine Gnefrau Mutter? Nein, weder Vater noch Mutter. Sie sind beide gestorben, als ich 9 Jahre alt war. So haben der Herr Kaplan niemanden mehr. Ach, so schlimm ist es nicht. Meine ältere Schwester, die Irene, hat mich großgezogen und studieren lassen. Ihr verdanke ich so gut wie alles. Ah, Herr Kaplan hat eine Gnefrau Schwester. Fräuleinschwester. Ein Fräulein wie Sie. Ach, wie ich? Heute ist unser Programm beendet. Und morgen um 9 Uhr wollen wir uns zusammenfinden zur Besichtigung der Katakomben. Ich hoffe, dass keiner fehlen wird. Entschuldigungen werden nicht angenommen. Müdigkeit mit nicht. Herein. Fräulein Linek? Ja, Herr Kaplan. Ich war noch auf der Piazza di Spagna. Da habe ich diese schönen Nelken gefunden. Die habe ich Ihnen mitgebracht. Was, mir? Natürlich Ihnen. Nun, niemals mein Lebtag hat jemand mir Blumen geschenkt. Ruhen Sie sich schön aus, Fräulein Linek, damit Sie morgen wieder frisch sind für die Katakomben. Die sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh. So schöne Nelken. Nur, dass er eigens hingeht, mir die schönen Nelken kauft. Wie eine eigene Herrschaft. Oh, was könnte ich wohl tun, um ihm dankbar zu sein? Und angenehm. Ich kann für ihn sorgen. Das Mahl bereiten, Wäsche ausbessern, die Wohnung hieten. Tja, der ist kein lumpiger Spitzbub und Gottfopper. So einer wäre der Richtige. Och, tät er nur mir gehören. Hätte er nur mir gehören. Die Katakomben erreichen stellenweise eine Tiefe von 22 Metern unter der Erdoberfläche. Die Gesamtlänge dieser Gänge und Galerien beträgt 876 Meter. Wenn wir jetzt herabsteigen, jeder mit einer Kerze, fürchten Sie sich nicht. Bleiben Sie zusammen. Fräulein Linek? No, aber der Herr Kaplan soll sich nicht zu mir setzen. Der Herr Kaplan gehören doch zu den Herrschaften. Nein, ich bleib bei Ihnen. Wissen Sie, alles, was man hier unten sieht, ist ziemlich langweilig. Das Große aber hier unten, das sieht man nicht. Die Geduld. Da haben Hunderte von Menschen, einfache, ganz gewöhnliche Menschen, die Geduld gehabt zu warten. 200, 300 Jahre lang. Und zwar in Armut und Elend. Tief verachtet. Immer das Gefängnis oder den Tod vor Augen. Sie sind gestorben, ohne zu wissen, ob sie vergebens gewartet hatten. Ich habe gewartet. Von meinem 40. Jahr bis zum 70. Und dann war es nichts. Kennen Sie die liegende Steinfigur dort? Das ist die Cecilia, die Schutzheilige der Musik. Ich könnte mir denken, Fräulein Linek, Sie mögen die Musik gern. Na ja, so 2-3 Liedeln kann ich spielen auf meiner Zither. Nächstens müssen Sie mir die Liedeln vorspielen. Nächstens? Na, Donnerstag fahren wir zurück. Dann werde ich den Herrn Kaplan nicht mehr wiedersehen dürfen. Aber hören Sie einmal, Fräulein Linek, warum sollen wir uns daheim nicht wiedersehen? Nachdem wir als Pilger so nette Bekanntschaft geschlossen haben. Ich möchte sogar um ein recht häufiges Wiedersehen gebeten haben. Der Herr Kaplan werden doch keine Zeit haben. Der Herr Kaplan sind jung und haben Besseres zu tun und werden gebraucht. Und ich kann nicht gut Zither spielen, nur ganz langsam. Also jedenfalls möchte ich mir aufschreiben, wo Sie wohnen, ja? Ich werde wieder in Dienst gehen, hoffentlich. Wollen Sie das wirklich tun? Hat das noch einen Sinn in Ihren Jahren? Na, darüber reden wir in Wien weiter. Der Herr Kaplan soll sich nicht um mich kümmern. Der Herr Kaplan soll seine freie Zeit lieber bei dem Gnefräulein Schwester verbringen. Meine Schwester lebt in Salzburg. Ach, so ist das. Ich dachte... Aber zuvor muss ich... Was haben Sie auf dem Herzen, Fräulein Linek? Nun, wenn ich bittlich sein darf, ich hätte dem Herrn Kaplan was zu sagen. Wir sind doch jetzt ganz allein. Sprechen Sie sich aus. Wenn ich Ihnen helfen könnte, das wäre für mich eine große Freude. Ich habe einen Neffen, einen gewissen Moimir Linek. Und ich habe den Neffen zuerst nach Olmitz geschickt, aufs Gymnasium, und dann nach Prag ins Seminar, damit er das Geistliche... Nur immer schön beisammen bleiben, meine lieben Pilger und Pilger. Ja. Hier die Jonas-Legende. Und hier die Auferweckung des Lazarus, ein besonders schönes Gemälde. Immer wieder sehen Sie übrigens den Fisch und auch die anderen Christen. Wer nicht da ist, das ist natürlich wieder die Frau Linek. Die hat den Herrn Kaplan in einer Weise mit Beschlag belegt. Sie werden schon nicht verloren gehen. Ja, und durch seine Fürbitte dachte ich, ist das eine schlimme Geschichte. Ja, liebes Fräulein Linek. Schlimm und traurig. Ich verstehe schon, dass das alles Sie sehr bedrückt. Weil ich nur noch so wenig Zeit habe. Wie meinen Sie das? 3 Jahre habe ich noch zu leben. Ach, das kann niemand so genau wissen, Fräulein Linek. Doch, ich weiß es. Der Arzt hat's gesagt. Der Arzt kann sich irren. Meistens irren sich die Ärzte in solchen Vorhersagen. Das wird schon so sein. Und wenn ich bittlich sein darf... Ich möchte Herrn Kaplan die Briefe geben, die der Neffe mir geschrieben hat, damit Herr Kaplan alles ganz genau wissen. Ach, darum ist Ihre Tasche so schwer. Sie tragen diese Briefe immer mit sich herum? Ja, ich mag sie nicht im Quartier lassen. Bitte, bitte schön, nehmen Sie die Briefe. Lesen Sie. Ja, darf ich sie zu Hause lesen? Die Kerzen sind am Erlöschen. Ich stecke die Briefe zu mir, ja? Ach. Jetzt ist es ganz dunkel. Wir können auch im Dunkeln weitersprechen. Ja, Herr Kaplan. So sind Sie also durch diesen Neffen um Ihr ganzes Geld gekommen? Oh, aufs Geld kommt's nicht an. Ich habe Neues verdient. Aber ich möchte wissen, ob es auch mich betrifft, die Sinnlichkeit des Neffen. Das verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das? Ich möchte ganz genau wissen, ob ich schuld bin, dass der Neffe so geworden ist. Dann bin ich auch schuld an allem, was er getan hat. Fräulein Lineck, während ich Ihnen zuhörte, habe ich gleichzeitig mein eigenes Gewissen erforscht. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich nicht selbst manchmal in der Gefahr war, abtrünnig zu werden wie Ihr Neffe. Ein junger Mensch, der studiert und viel liest und denkt, den packt der Geist der Zeit. Und er will alles untersuchen und alles bewiesen haben. Auch ich kenne das. Aber der Herr Kaplan haben es nicht hingeschmissen. Das war nicht mein Verdienst, Fräulein Lineck. Entweder schenkt es einem die Gnade von Anfang an, oder man muss mit seiner ganzen Willenskraft um diese Gnade kämpfen. Und das kann man nur, wenn einem die Liebe und das Vertrauen der anderen Menschen hilft. Diese Hilfe hat Ihr Neffe von Ihnen gehabt. Er hätte sich Ihnen anvertrauen können, wenn Sie zu ihm gereist sind, und Sie hätten ihm geholfen durch Ihre Liebe. Ich habe das Geld geschickt. Ja, und Sie haben doch mit ihm über seine Sorgen und seine Anfechtungen gesprochen, wenn Sie bei ihm waren. Ich bin nie zu dem Neffen gefahren. Aber alles, was Sie dann für ihn getan haben, die ungezählten Opfer. Die Opfer, ja. Für wen denn? Die waren wohl eher für mich. An wen haben Sie gedacht bei allem, was Sie für ihn taten? An mich habe ich gedacht. Wie soll ich das verstehen? Ich habe gedacht, 30 Jahre habe ich gedacht, ich hätte durch ihn, durch den Neffen, einen Platz im Himmel gewonnen, mit Sicherheit. Und jetzt, wo ich nur noch 3 Jahre zu leben habe, jetzt habe ich obendrein noch die Sünde auf dem Gewissen. Die schwere Sünde. Er ist abtrünnig geworden, ein Spitzbub ist er geworden. Und nur durch mich. Darum bin ich nach Rom gegangen. Darum bin ich die langen Wege gegangen. Mit den Füßen wie Feuer. Aber es wird nichts helfen, Herr Kaplan. Ich habe nur noch 3 Jahre. Was soll ich tun? Ich will erst alle die Briefe lesen. Aufmerksam lesen. Dass Ihr Neffe so geworden ist, das ist natürlich nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben es wohl an Liebe fehlen lassen, an Teilnahme, das mag sein. Nun, die Pilgerschaft ist ja noch nicht zu Ende. Und nach der Audienz beim Heiligen Vater werde ich zu Ihnen kommen. Dann sprechen wir weiter. Sie sind der Reisemarschall der österreichischen Pilger? Zu dienen. Die Pilger stehen unten vor der Scala Regia. Gestatten Sie, dass ich Sie darauf aufmerksam mache. Seine Heiligkeit ist schwer krank. Ja, gewiss, Monsignore. Das heißt, ich dachte, wie ich gelesen habe, ist vorgestern die Genesung seiner Heiligkeit verkündet worden. Urbi et Orbi. Dennoch, seine Heiligkeit ist 80 Jahre alt. Und jeder Schritt bedeutet für seine Heiligkeit einen kaum zu ertragenden Schmerz. Und so war es denn der ausdrückliche Wunsch des Leibarztes seiner Heiligkeit, die Audienz möge unterbleiben. Unterbleiben? Das ist, ich muss gestehen, das ist eine entsetzliche Enttäuschung. Lassen Sie mich zu Ende sprechen. Trotz des ärztlichen Befehls hat seine Heiligkeit den Willen geäußert, die Audienz dennoch zu erteilen. Oh, Monsignor. Die Zeremonie darf aber nicht sehr lange dauern. Ja. Die Audienz wird hier in der Halle der Konsistorien stattfinden. Sie rufen jetzt am besten die Pilger herein. Gewiss, sofort. Meinen ehrerbietigsten Dank, Monsignore. Die Audienz findet pünktlich um 12 Uhr statt. Wir sind jetzt an der Scala Regia. Was sagen Sie zu all dem, Fräulein Lineck? Ja, das ist eine Pracht daher. Ich habe solche Angst, hier hinaufzusteigen, in diesen Himmel. Ich habe solche Angst, den Heiligen Vater mit meinen Augen zu sehen. Wie darf ich das? Ein alter, niedriger Dienstbot. Was sagten Sie, Fräulein Line? Ist das eine Pracht, habe ich gesagt. Wir befinden uns in der Halle der Konsistorien. Bleiben Sie bitte in der Mitte des Saales stehen, dem Thron gegenüber. Durchgang freilassen. Herr Kommissarrat. Zu dienen, Monsignore. Seine Heiligkeit wird die Stufen zum Thron nicht besteigen. Es wird auch nicht jeder der Pilger zum Handkuss gelangen. Es müssen 7 oder 8 Persönlichkeiten ausgewählt werden, die ein wenig vor den anderen niederknien. Unauffällig. Ja, aber wie soll ich denn das bestimmen? Bitte, Herr Kommerzialrat, lassen Sie mich noch vor. Wieso denn Sie? Sind Sie besser als wir anderen? Bitte nehmen Sie aber mich. Meine Herrschaften, ich darf doch nur 7 oder 8 Personen aussuchen. Erlauben Sie, Herr Kommerzialrat, dass ich als gänzlich Unvoreingenommener die Auswahl treffe? Ja, bitte. Dann bitte ich also diese sehr alte Frau hier. Ja, Frau Linek, treten Sie bitte hierher, ja? Ich darf? Ja, hierher. Und dort der Herr, bitte. Ja. Und Sie vielleicht? Dann Sie. Und Sie, bitte. Ja, dann Sie vielleicht. Ja. Und Sie. Und dann jetzt noch bitte Sie. Was? Und wir nicht? Still. Bitte seien Sie still. Die Türen werden schon geöffnet. Seine Heiligkeit. Unser sorgenerfülltes Vaterherz wollte es nicht zulassen, dass die österreichischen Pilger von Rom nach Hause fahren, ohne uns gesehen zu haben. Denn in dieser gefährlichen Epoche ist es von höchster Notwendigkeit, dass der Vater die Kinder suche, die Kinder aber auch den Vater. Wir erinnern euch, meine Kinder, an die Worte des Heilands. Seid wachsam und betet. Wir haben aber in einem langen Leben immer wieder erkannt, dass jede Unternehmung und jede geleistete Arbeit, die einem noch am Abend recht gut erschien, sich bereits am nächsten Morgen als minder gut entpuppte. Es gibt nichts, was man schon gut gemacht hat. Man muss es immer wieder besser machen. Jeden Tag. Was sprach er? Ich hab's nicht verstanden. Nur, dass ich heute besser alles machen muss als gestern. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die ihnen teuer sind. Jetzt kommt er auf uns zu. Ich bin erst die 6. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die ihnen teuer sind. Nur noch 5. Dann ist er bei mir. Das Knien tut weh, oh, das Knien. Wäre ich nicht hier, ich werde schreien vor Schmerzen. Die Schmerzen. Ich habe Angst. Es ist zu groß für mich. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die Ihnen teuer sind. Nur noch 4. Der Schmerz ist die Buße. Für das ganze Leben die Buße. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die Ihnen teuer sind. Noch 3. Der weiße alte Mann. Das ist der Papst, der Heilige Vater. Er ist beinahe Gott selber, eingetreten durch die hohe Tür. Ich kann ihn sehen. Jetzt ist er ganz nahe. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die Ihnen teuer sind. Und jetzt hält er mir seine Hand hin. Ich darf sie küssen. Ui, ich habe was falsch gemacht. Was haben die anderen gemacht? Ich hätte den Ring küssen sollen, nicht die Hand. Gleich wird er mich segnen. Aber was hat er? Er wankt ja. Seine Hand auf einmal auf meinem Kopf, so schwer. Ich bin viel zu gering dafür. Wenn ich nur nicht falle. Ich fange an zu fallen, wenn ich mich nicht halten kann. Jetzt habe ich mich an seiner Soutane gehalten. Das gehört sich doch nicht. Ich erteile... Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die Ihnen teuer sind. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die Ihnen teuer sind. Sie dürfen aufstehen. Die Audienz ist beendet, Fräulein Lienig. Fräulein Lienig, was ist Ihnen? Ist Ihnen schlecht geworden? Hm. Fräulein Lienig. Hm. Fräulein Lienig. Hm. Hoffentlich. Was sagen Sie? Hoffentlich hat seine Heiligkeit nichts bemerkt. Schwester? Bitte? Ich möchte zu Fräulein Lienig. Wer soll das sein? Fräulein Lienig. Sie ist heute Mittag hierher ins Krankenhaus gebracht worden. Ach so, die ist es. Ja. Wie geht es? Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Eine Embolie. Aber sie ist bei Bewusstsein. Sie ahnt nicht, wie schlecht es um sie steht. Ja. Ich möchte zu ihr. Kommen Sie, Herr Kaplan. Frau Lienig ist Pilgerin, nicht wahr? Das muss eine grausame Pilgerschaft gewesen sein. Krampfadern. Aber wie? Bei der Audienz ist es geschehen. Der Heilige Vater hat sich die Hand auf ihrem Scheitel einen Augenblick lang auf sie gestützt. Da sank sie zusammen. Sie lag auf dem Gesicht mit ausgebreiteten Armen. Ich hielt es anfangs für eine Gebärde der tiefsten Prostration. Aber dann sahen wir, dass sie ohnmächtig geworden war. Hier bitte. Aber nicht zu lange, Herr Kaplan. Ja, danke. Fräulein Lienig? Aber ja, Herr Kaplan. Wissen Sie, Fräulein Lienig, dass Sie den ganzen Vatikan mit einem Schlag erobert haben? Passen Sie auf, nächstens werden Sie durch päpstliche Bulle als Küchenchef engagiert. Und wegen Ihrer Krankheit sollen Sie sich keine Sorgen machen. Wenn Sie Donnerstag noch nicht reisefertig sind, so warten wir bis Freitag oder Samstag. Herr Kompert hat es mir versprochen. Herr Kaplan. Ja? Haben Sie jetzt die Briefe gelesen? Ja, Fräulein Lienig. Als Sie mir alles erzählten, da habe ich anfangs gedacht, Sie hätten es an Liebe und Teilnahme fehlen lassen, Ihrem Neffen gegenüber. Ja, das muss es gewesen sein. Aber jetzt habe ich die Briefe gelesen, alle. Jetzt sehe ich, was Ihr Neffe für eine Art Mensch ist. Klug und böse. Gefährlich für jeden, der ihm vertraut. Ja, jetzt danke ich Gott, Fräulein Lienig, dass Sie diesem Burschen gegenüber nur eine einzige Schuld haben. Ihre Furcht vor der Wahrheit. Denn es wäre ein ganz großes Unglück gewesen, wenn Sie ihn wirklich gern gehabt hätten. Wenn ich bittlich sein darf, ist das eine schwere Sünde. Die Furcht vor der Wahrheit. Es ist überhaupt keine Sünde, sondern eine Schwäche, eine sehr menschliche Schwäche überdies. Von ihr kann man oft nicht einmal die Kirche freisprechen. Machen Sie sich keine Skrupel mehr. Sie stehen rein und schuldlos da, auch wenn Ihre gute Absicht schiefgegangen ist. Würde der Herr Kaplan nach einer heiligen Beichte dasselbe gesagt haben zu mir? Es ist eine Beichte gewesen. Sie haben Ihre Sünde gebeichtet oder das, was Sie für Ihre Sünde hielten. Es war keine. Und jetzt muss ich nicht einmal sprechen. Absolvo te. Fräulein Lienig, Monsignore Gaccia möchte zu Ihnen. Er kommt im Auftrage seiner Heiligkeit. Zu mir? Der Monsignore? Seine Heiligkeit sendet mich zu Ihnen, meine Tochter, um diesen mit eigener Hand geweihten Rosenkranz zu überreichen. Der sehr heilige Vater lassen ferner gute Besserung wünschen und erneuern den heute Mittag erteilten Segen. Seine Heiligkeit beauftragen mich schließlich mit der Botschaft, dass Sie morgen bei der Frühmesse Ihrer, meiner Tochter, im Gebete gedenken wollen. Hätten Sie sich das je träumen lassen, liebes Fräulein Lienig, dass einmal der heilige Vater selber die perfekte Köchin Teta Lienig in sein Gebet einschließen wird? So etwas träumt man nicht einmal. Und ich habe immer gedacht, dass ich ganz allein sein werde in der Stunde des Absterbens. Davor hatte ich so große Angst immer. Niemand, der sich meiner erbarmt. Jetzt aber. Warum nicht sterben? Noch heut. Meine rechte Hand ist gelähmt. Die Frau Baronin wird mich nicht aufnehmen. Für den Herrn Kaplan werde ich nichts taugen. Was nach dieser Stunde noch kommen könnte. Mir ist so wohl, so wohl. Schwester, Schwester, kommen Sie bitte rasch. Was ist? Ich bin ja auf einmal ganz jung. Bist du mein Schutzengel? Sind wir im Himmel? Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Sie ist entschlafen. Ja. Geht es Ihnen so nahe, Herr Kaplan? Als wäre sie meine Schwester. Sehen Sie dieses Gesicht. Hat sie je dieses Gesicht gehabt? Gott hat sie erniedrigt und Gott hat sie erhöht. Was ist der Tod? So wie die Geburt ein schmerzhaftes Geheimnis zwischen Mutter und Kind, so ist das Sterben ein schmerzhaftes Geheimnis zwischen Schöpfer und Geschöpf. Es ist dafür gesorgt, dass wir jenes vergessen müssen und dieses nicht mehr verraten dürfen. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Der veruntreute Himmel nach dem Roman von Franz Werfel, dramatisiert von Busch Fekete, für den Funk eingerichtet von Fred von Hörschelmann. In den Hauptrollen Teta Lienig, Mila Kopp, Moimir, ihr Neffe, Kurt Meisel, Kaplan Johannes Seidel, Dietmar Schönherr, Baron Argan, Harry Hart, Livia, seine Frau, Erika von Tellmann,